Wir haben versucht, in den 2 Wochen, das hinter uns sind heute, die Praxis von den 4 Elementen insofern wie möglich in so breite Perspektive wie möglich zu sehen, damit Sie verstehen, dass diese Praxis sehr tief ist und eigentlich ist verbunden mit allen anderen Praxis, mit allen anderen Praktiken, die also sozusagen Wirbelsäule, die wichtig im Buddhismus sind, die Hauptpraktiken sind für Verständnis von Buddhismus. Insbesondere haben wir dann die Satipatthana-Praxis betont. Die Satipatthana-Praxis im Sinne von dem einen Weg, der zur Befreiung führt. Oder die Grundlage von unserem Verständnis von Buddhismus. Wir haben gesprochen über die Wichtigkeit von Sati. Ohne Sati sozusagen der Zugang zu wahre, tiefe buddhistische Weisheit, das auf Samatha und Vipassana basiert ist, ist nicht möglich. Wir kennen nur die Tiefe von der Lehre von Buddha, von der Lehre von Ichlosigkeit, von der Lehre von Leerheit, von der Lehre von bedingten Entstehung verstehen. In der Tiefe, nur indem wir uns uns bemühen, diese Samatha und Vipassana Weisheit uns eigen zu machen. Ohne Samatha und Vipassana gibt es keine Bhavana Maya, Panya, keine Weisheit, die auf Bhavana, auf Werden, auf Meditation, wir haben besonders betont, Bhavana bedeutet werden. Damit man wirklich Buddhismus versteht, den Buddhismus versteht, muss man die Dhamma, muss man selbst ein Teil von Dhamma werden. Und das ist möglich nur, indem man sich Mühe in Samatha und Vipassana gibt. Also, wirklich studieren Buddhismus ist die Dhamma werden. Und Dhamma werden ist dann Inhalt von Bhavana, Maya, Panya, von Weisheit, das auf unmittelbare Erfahrung in der Meditation basiert ist. Ohne diese Weisheit, wir bewegen uns im Bereich von Konzepten. Und die Konzepte sind nur wichtig, indem sie uns die Realität zeigen. Aber ohne Realität sind die Konzepte kein echtes Mittel zur Verwirklichung. Die Konzepte müssen mit entsprechender Realität verbunden werden. Dann diese Konzepte sind nützlich. Heutzutage viele Leute lernen Buddhismus auch einige, um Buddhismus zu kritisieren, um, indem sie nicht unmittelbare Erfahrung haben, was hinter diesen Konzepten ist, dann sind sie selbst in Verwirrung über die wahre Bedeutung von Buddhismus und dann machen noch andere verwirrt. Also damit man unmittelbar in diese Wahrheit von Buddhismus, in die Wahrheit von bedingten Entstehung, in die Wahrheit von zwei Wahrheiten, Wahrheit von vier Wahrheiten, alle diese Wahrheiten sind basiert wenn sie wirklich erlebt sind, sind basiert auf Praxis von Satipatthana, von dieser Achtsamkeit gegenüber Körper, was die Grundlage ist. Wir haben besonders betont diese Achtsamkeit. Und diese Achtsamkeit gegenüber Körper ist dann auch der Hauptinhalt von der Praxis, dass wir in diesen 2 Wochen geübt haben. Aber wie immer betont werden muss, Sati kann nicht getrennt werden von Sampajanya. Diese Achtsamkeit lässt sich nicht trennen von Weisheit. Von Wissensklarheit, kann man Sampajanya. Und diese Praxis von 4 Elementen ist dann besonders dafür geeignet, dass sie diese Sati zusammen mit tieferer Weisheit verbinden. Indem sie verstehen, was die Objekte der Wahrnehmung in der Welt sind, durch diese Erkenntnis, wenn es tief erlebt ist, dann wird man imstande auch sehen, die mentale Prozesse. Wir haben betont, dass wenn die Körperlichkeit klar ist, dann die Nama, der Geist, sieht man klar so wie im Spiegel. Dann sieht man auch, wenn diese Praxis von Kaya Gata Sati zusammen mit Weisheit in die Tiefe geht, dann sieht man sehr klar, Ganze, dass Körperlichkeit und Geist nur als Prozesse, in denen man nichts Persönliches sehen kann. Das ist dann tiefe Erkenntnis von, die kommt besonders durch diese Praxis von Kaya Gata Sati, von Achtsamkeit gerichtet auf Körper, weil durch Verständnis von Körper kommen wir zu Verständnis von Geist. Und Geist ist natürlich der Schlüssel, aber Verständnis von dem Geist wäre immer mangelhaft, solange wir nicht detaillierte Verständnis haben für die Objekte des Geistes. Dann, wenn wir Verständnis haben für die Objekte des Geistes, dann kommen wir auch zu tiefem Verständnis des Geistes. Und tiefer Verständnis des Geistes im Sinne von Satipatthana ist basiert auf Praxis von Achtsamkeit gegenüber den Gefühlen, Achtsamkeit gegenüber Geist. Und wenn Achtsamkeit gegenüber Körperlichkeit, gegenüber Gefühlen, gegenüber Geist erfolgreich ist, dann der wichtigste Teil von Satipatthana-Praxis ist Achtsamkeit gegenüber Dhammas. Nur durch diese Praxis sieht man dann das Ganze. Körperlichkeit und Geist. Und nur wenn man das Ganze sieht, wird man imstande sein, die Beschmutzungen des Geistes zu beseitigen. Nur durch das Sehen von dem Ganzen, Verstehen von dem Ganzen, kommt wahre Erkenntnis und kommt überweltliche Erkenntnis und dann auch Befreiung. Nur durch Kenntnis von Körperlichkeit ist die Befreiung nicht möglich. Nur durch Kenntnis von Geist und ist auch Befreiung nicht möglich. Aber wenn man sie zusammen versteht, zusammenfassen kann, dann ist Verständnis möglich. Und was ist der Schlüssel dafür? Jetzt kommen wir zu Anfangspunkt, mit dem wir auch angefangen haben. Schlüssel für Verständnis von Buddhismus ist Verständnis von Kontakt. Einziger Weg zu tiefem Verständnis von Körperlichkeit, von Geistlichkeit, von den Gesetzen von bedingten Entstehung ist Verständnis von Kontakt. Alle diese Dhammas berühren auch Verständnis von Kontakt. Da alles, was wir erkennen können in der Welt, ist nur das, was wir berühren können. Was wir nicht berühren können, einfach lässt sich nicht erkennen. Und indem wir uns Illusionen machen und täuschen über was berührt ist, dann sind wir in diese Samsara und machen wir uns Illusionen über sich selbst, über die anderen, über die Welt, über Entstehung von der Welt, über Ende von der Welt, über der Schaffer von der Welt. Alles dadurch, dass wir nicht richtig Kontakt verstehen und nicht verstehen, dass Je Dhamma Nyatava te Dhamma Fusitava, wir können nur erkennen und erwägen das, was wir berühren können durch diese sechs Sinnen, die wir haben. Und warum ist dann diese in Satipatthana Praxis, die vierte Praxis, die Praxis von Achtsamkeit gegenüber Dhammas, was man übersetzen kann als die Phänomene. Die zur Befreiung führen oder als Phänomene die Erkenntnis von denen unmittelbar nötig ist für Verständnis von höchste Dhamma, für das heißt Nibbana. Diese Dhamma wird oft als Geistesobjekte übersetzt, viele Übersetzungen, aber es lässt sich nicht übersetzen, weil es sehr besondere Bedeutung hat. Es hat auch Bedeutung von der höchsten Wahrheit und auch von der Sachen, die zu dieser höchsten Wahrheit führen. Wenn wir über Körperlichkeit meditieren, was wir jetzt gemacht haben. Wir meditieren, wie wir meditieren, indem wir uns auf Körperlichkeit konzentrieren. Aber mit Konzentration auf Körperlichkeit kommt auch Kenntnis von Nama, von Geist, das mit dieser Körperlichkeit verbunden ist. Wir haben besonders betont, indem sie eben jetzt diese Aufmerksamkeit auf Körper gerichtet, sie sehen sehr klar in dieser Praxis von vier Elementen, in Praxis von Anapanasati, wie Zustand des Geistes und Zustand von Objekt, das von Objekten, das der Geist sieht, zusammen verbunden sind. Der grobe Geist kann sehen nur grobe Objekte, der feine Geist kann sehen feinere Objekte, der noch feinere Geist kann sehen noch feinere Objekte. Aber das heißt, was wir sehen, ist bedingt von unserem Geist. Was wir im Geiste machen, was wir berühren können, ist nur das, was wir sehen können. Mehr nicht. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, dass der entscheidende Faktor in dem, wie wir sehen, in dem, wie wir erkennen, ist Gefühl. Oder Gefühl heißt Empfang, wie wir Objekt empfangen. Wenn wir verstehen Objekt, kommt auch tiefe Erkenntnis von dem geistigen Faktor, hauptgeistige Faktor, hauptgeistige Gestalt, das ist dann Vedana. Und beste Übersetzung für Vedana ist nicht so vielleicht Gefühl, ist mehr Empfang. Vedana bedeutet Empfang von dem Objekt. Und wann ist der Empfang von dem Objekt möglich? Nur indem, dass ein Kontakt mit dem Objekt da ist. Also wenn wir jetzt eine zweite Achtsamkeit auf Gefühle üben oder Achtsamkeit auf Vedana oder Achtsamkeit auf Empfang von den Objekten üben, dann was machen wir, wenn wir unsere Praxis wirklich verstehen möchten? Wir machen nichts anderes, als in dem Kontakt, wir konzentrieren uns auf, in dem Kontakt mit den sechs Sinnen, wir konzentrieren uns auf Empfang, auf Vedana. Das ist dann Vedana Anupassana. Das ist dann Praxis von Achtsamkeit gegenüber den Gefühlen. Wenn man nicht versteht, dass Gefühl ist ein Faktor der bedingten Entstehung, das automatisch erscheint, sobald ein Kontakt mit dem Objekt da ist, dann kann man nie imstande sein, diese Praxis zu verstehen. Und die Wichtigkeit von dieser Praxis zu verstehen. Der Buddha hatte gelehrt, Vipassana auf zwei Ebenen. Gibt Kontakt, erscheinen fünf Aggregate von Existenz, oder gibt es Kontakt und erscheint Gefühl. Angenehmes, unangenehmes oder neutrales Gefühl. Das sind die zwei Ebenen von Vipassana, die sich miteinander ergänzen. Deswegen, diese Vedana ist Hauptfaktor in Erscheinung von den von dem Geist, indem es ist in dem Geist das, was Objekt empfängt. Und je nach dem Empfang haben wir dann Vorstellung über die Welt, über die fünf Aggregate, wie wir den Objekt empfangen. So empfangen wir auch die Welt. Deswegen die nächste Station im Verständnis von Achtsamkeitspraxis ist der Geist selbst, Vijnana, unterscheidende Geist. Und was unterscheidet Vijnana? Nichts anderes wird gesagt in den Schriften, so Mahavedala Sutta und so weiter, auch in Vedana Samyutta. Der Geist unterscheidet nichts anderes als das, was angenehm ist oder unangenehm ist oder nicht angenehm und nicht angenehm. Also Vedana. Empfang von dem Objekt. Aber jetzt, es gibt keine Möglichkeit von Geist, wenn Vedana nicht da und wenn nicht Unterscheidung da ist. Die kommen zusammen. Das ist wichtig zu verstehen. Was heißt bedingte Entstehung? Bedingte Entstehung ist nichts anderes als Unmöglichkeit von einem Phänomen der Existenz, einem Faktor zu erscheinen ohne den anderen. Alles erscheint in Prozessen, die komplexen sind. Und Verständnis von bedingten Entstehung ist nichts anderes als Verständnis von das, dass alle Sachen in der Welt entstehen in diesen Komplexen von Prozessen, die wir nur zusammenfassen können, aber in denen erscheinen viele, viele Phänomene, die und diese Komplexität von diesen Prozessen ist so, dass wenn wir es zusammenfassen, wir können es nur approximativ zusammenfassen. Je nachdem, wie wir betrachten, wie wir diesen Kontakt verstehen. Deswegen so viele Verschiedenheiten in philosophischen Interpretationen von Buddhismus, in dem eine Sache, dieselbe Sache, kann auf verschiedenen Weisen auch gefasst werden, in dem, was da passiert, sind Komplexe. Und wenn man auf eine Weise aufgefasst hat, es heißt sich nicht unbedingt, dass es ein Widerspruch ist für Auffassen auf andere Weise. Weil diese Prozesse sind sehr dynamisch. Und damit wir sie auffassen, wir brauchen ein Modell. Wenn wir ein Modell haben, haben wir es ziemlich leicht, diese Prozesse aufzufassen. Aber wenn wir sie aufgefasst haben, dann diese Modelle sind nur Modelle. Dann, es ist zu verstehen, dass in diesem Kontakt dann geschieht viele, viele Prozesse, die miteinander zusammen verbunden sind. Und diese Prozesse lassen sich auf verschiedenen Weisen interpretieren, die, wenn wir tiefer Buddhismus versteht, sie nicht mehr Widersprüche, sondern ergänzende Kenntnis. Aber die Sache an sich, eigentlich ist sehr simpel. Die Sache ist, dass nichts erscheint ohne anderen. Alles erscheint in Bezug auf etwas. Und was nur interpretiert werden kann, sind dann die wichtigsten Sachen von dem, die erscheinen. Und die wichtigsten Sachen sind eben diese Objekte von Satipatthana, von Achtsamkeit. Diese Objekte von Achtsamkeit sind dann die Hauptobjekte, die wir erkennen müssen, damit wir Klarheit über sich selbst und über die Welt bekommen. Dann Körperlichkeit. Wir können nicht in Detail, wenn Sie weiter Fortschritte machen in diese vier Elemente Meditation, Sie werden dann Ihre Sampajanya, Ihre Weisheit, das mit Achtsamkeit zusammenkommt, erweitern können, indem Sie diese verschiedenen Sorten von Körperlichkeiten sehen. Erst werden sie dann Atomen sehen oder Molekülen oder Kalapas oder wie man das immer nennt, dann das ist auch nur konventionelles Wissen. Diese Kalapas ist nur Konvention. Diese Kalapas sind keine Grenze von Erkenntnis, das ist nur ein Schritt zu weiterem Erkenntnis. Durch Erkenntnis von Kalapas dann erkennt man dann das, was wichtig ist, als Objekte von den sechs Sinnen, damit man Klarblick-Meditation übt und damit man dann Buddhismus zusammenfasst. Also diese Kategorien von Rupas, außer diese die Kategorien, die unmittelbar dann Objekt von Vipassana sind, sind auch konventionelle Kategorien, die helfen, uns aufzufassen, wie diese Prozesse von Objekten, Prozesse von Körperlichkeit. Verläufen. Verlaufen. Wenn wir verstehen dann, wie diese Prozesse von Körperlichkeit verlaufen, wir verstehen, wir können dann zu detailliertem Verständnis kommen, wie wir diese Prozesse wahrnehmen mit dem Geist. Und der Schlüssel, wie wir gesagt haben, für Geist ist, dass wir das ist Empfang. Verständnis von Empfang ist kritisch für Verständnis von den vier edlen Wahrheiten, von dem mittleren Weg. Was meinen Sie mit kritisch? Kritisch, sehr, sehr wichtig. Wichtig. Kritiker. Kruschen. Wie sagt man dann am besten? Wichtig. Kruschen. Wichtig. Entscheidend. Entscheidend. Ja. Warum? Weil wir müssen verstehen, das gibt es viel Missverständnis und immer diese Missverständnis sieht man so oft. Diese Zweck von Buddhismus und Ziel von Buddhismus ist, Leiden zu beseitigen. Und Leiden kommt von was? Von Tanha, von Durst. Und Durst kommt von was? Durst kommt? Verbrennung. Durst kommt von Gefühl. Was Objekt, stärkste Objekt von Anhaftung ist nicht wirklich Objekt selbst, sondern wie wir den Objekt empfangen. Das ist wichtig zu verstehen. Objekt selbst, was Sie jetzt gelernt haben, ist vollkommen neutral. Was Objekt von Anhaften ist nicht so viel Objekt, sondern Empfang von dem Objekt. Indem wir verwirrt sind und unklar sind, über wie wir Objekt empfangen, sind wir dann in Verwirrung über Objekt selbst und über den Geist, das dieses Objekt dann unterscheidet. Deswegen dieses Gefühl ist so crucial, so wichtig, so entscheidend. Und in unserer Praxis, wenn wir das Gefühl an konkrete Praxis von Anapanasati beziehen, dann wie kommt Verständnis von Gefühl? Lass uns sehen. Piti Patisamvedi Asasisam Tisikati Piti Patisamvedi Pasasisam, wie hat er übersetzt? Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei Verzückung erleben. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei Verzückung erleben. Damit man nach dem Kommentar von Anapanasati Sutta und nach Visuddhimagga und nach Patisambhidamagga, wenn ich mich nicht irre, eine Tradition, Theravada-Tradition nach. Und das geschieht auch in nördlichen Buddhismus. Damit man diese Praxis wirklich erfolgreich, deswegen ist es so wichtig, ich habe schon erzählt und immer betont, wichtig die Praxis von Versenkung. Damit man wirklich erfolgreich in Tiefe diese Praxis üben kann, ich werde einatmen und dabei Verzückung erleben, auch werde ausatmen und dabei Verzückung erleben, diese Praxis wird nur sehr, sehr klar und erfolgreich im Sinne, dass es zu tieferer Erkenntnis führt, nur indem diese Versenkung da vorhanden ist. Aber das heißt nicht, dass man es nicht ohne Versenkung üben soll. Man soll das selbstverständlich üben, aber es wird wirklich in die Tiefe gehen, nur wenn Versenkung vorhanden ist. Warum? Wir haben gestern darüber gesprochen. Wenn Versenkung vorhanden ist, was geschieht? Der Geist ändert nicht den Objekt. Dann, der Geist hat große Stärke. Dann, wenn der Übende dann aus ersten oder aus zweiten Versenkung herausgeht, was er sieht, normalerweise ist es nicht möglich, wenn man nicht Versenkung hat. Aber jemand, der in Versenkung geübt ist, wenn er aus der Versenkung herausgeht, was er sieht, ist der vergangene Geist, das noch in Versenkung ist. Der Geist kann sich nicht selbst sehen, so wie Messer kann sich nicht selbst schneiden, Finger kann sich nicht selbst zeigen. Wenn sie gut geübt haben, werden sie selbst sehen. Normalerweise hat man nicht die Möglichkeit, vergangene Geist klar zu untersuchen, weil der Geist sich ändert immer. Aber wenn man aus der Versenkung geht, sieht man dann der vergangene Geist, und indem der Geist Objekt nicht ändert in Versenkung, der Geist vergangen, sieht man wiederholt immer wieder denselben Geist mit demselben Objekt. Deswegen kann man ihn so gut untersuchen. Wenn der Geist Objekt ändert, dann kann man ihn nicht richtig untersuchen, weil er ist Chapala Chapala. Er ist so wie Affe, springt er. Kann man ihn nicht fangen. Aber indem man sich in Versenkung geübt hat, man der Geist bleibt bei dem Objekt. Er kann nicht, obwohl man Versenkung verlässt hat, was man unter sich sucht, ist den Geist, was noch in Versenkung, was in Versenkung war. Und diese, indem man untersucht und nicht Objekt ändert, dann bleibt die Untersuchung auch von dem Geist, das in Versenkung ist, mit dem. Also in diesem Teil ist jetzt das Samatha und Vipassana zusammen. Ja. Also was wichtig ist zu verstehen, dass in dieser Praxis dann, was man sieht, es wird erklärt in den Kommentaren, wie man untersucht Piti, Verzückung, Kanato, Asamohato. Indem man aus der Versenkung herausgeht, man sieht, wie dieser Geist mit Verzückung entsteht und vergeht in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Und Asamohato, man sieht, dass diese Verzückung ist nur bloß ein mentaler Faktor, das durch Bedingungen bedingt ist. Wenn diese Bedingung da ist, dann ist er da. Wenn dieser angenehme Empfang von dem Objekt da ist, dann ist er da. Wenn geht weg, dann ist er weg. Und wenn man, es ist gebunden an den angenehmen Objekt. Ohne das, es kann nicht existieren. Und es ist gebunden an die anderen Geistefaktoren, mit denen er zusammenkommt. Und alle, so wie Verzückung, Entstehung und Vergehen, in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Indem man so versteht Entzückung in diesem feinen Geist als vergänglich, als Dukkha, als Nicht-Selbst. Man wird ernichtet. Man wird ernichtet. Man wird Virajati, man wird Gelassenheit haben. Leidenschaftslos gegenüber Entzückung. Man sieht, Entzückung ist nun, geschieht automatisch, wenn diese Prozesse da sind. Wenn die Bedingungen da sind, und geht weg automatisch, wenn die Bedingungen nicht vorhanden sind. Dann man wird ernichtet von Entzückung, und dann, indem man Vipassana übt, man bringt Entzückung zu Ende, in dem Sinne, dass man es nicht entstehen lässt. Wenn man starke Vipassana hat, dann diese nur Vergehen sieht man, nicht mehr entstehen. Das ist dann Reife in Vipassana. Und dann loslassen, völlig loslassen von diesem Entzückung. Wenn man diese Loslassen auf so feinen, mit feinem Geist auf feinen Objekten übt, dann ist der Prozess von Loslassen umso schneller. Weil das sind die Objekte, was sehnen sich die Menschen, nur Glück, Entzückung, Freude, alle diese Sachen. Wenn man sie dann sehr klar sieht als Entstehen und Vergehen, jeden Augenblick gebunden an die Bedingungen, Man wird ernüchtert von Entzückung, ernüchtert von Freude. Und dann, man sieht Freude mit Gleichmut. Man lässt sich nicht mehr mit Freude täuschen. Das heißt nicht, dass er nicht mehr Freude hat. Er hat noch viel mehr Freude, aber er lässt sich nicht täuschen. Natürlich, das ist Vipassana-Freude. Diese Vipassana-Freude ist, Vipassana-Freude ist viel, viel feiner als andere Freude. Weil diese Freude führt zu Todlosigkeit. Und die größte Freude ist nichts anderes als Verständnis von Todlosigkeit. Also, so ist es zu verstehen. Wir haben nicht so viel Zeit, dann ich mache das ein bisschen schnell. Dann erübt sich, ich werde einatmen und dabei Glückseligkeit erleben. Erübt sich so, ich werde ausatmen und dabei Glückseligkeit erleben. Also Sukha, das ist dann dritte Vertiefung, in dem Sukha heißt nichts anderes als Somanasa hier. Das ist auch schon feinere Freude. Ist, Sukha ist Somanasa, ist geistliche Glücksgefühl. Piti ist Sankara, gehört zu Sankara. Piti heißt sich über einen Objekt freuen, indem man ihn von ferne sich freut. Dann Sukha ist, dass man hinein tief geht und ihn empfängt. In Visuddhimagga gibt es ein schönes Beispiel, wenn man, stellen Sie sich vor, dass Sie in der Wüste sind, dann nicht mehr Wasser haben und jetzt in der Ferne erscheint ein Oasis, dann sich erfreuen an, in der Oasis sieht man ein Oase. In der Oase sieht man schöne Teich mit kühlem Wasser. Wenn sie in den Ländern, wo es Wüste gibt, waren, wissen Sie, wovon man spricht. Dann diese Freude, das von Sehen, von diesem Teich, von Oase aus der Ferne, das ist so wie Verzückung. Dann, was macht der gute Reisende? Er läuft schnell zu dem Teich und dann geht hinein, trinkt so viel wie er will, badet so viel wie er will, bleibt lange Zeit im Wasser und fühlt vollkommen diese kalte, angenehme Gefühl durch den ganzen Körper. Das ist dann Sukha. Das ist dann wahre Empfang von nicht nur sich aus der Ferne erfreuen, sondern hinein in Objekt gehen. Empfang von dem Objekt. Gefühl ist nichts anderes als Empfang von dem Objekt. Und diese Sukha ist nichts anderes als Somanasa. Es handelt sich nur um geistige Glück, nicht um körperliche Glück. Deswegen große Verwirrung hier, weil meistens Sukha, wenn man spricht von fünf Gefühlen, Sukha bedeutet körperliche Gefühle. Wenn man spricht von drei Gefühlen, dann Sukha bedeutet körperliche und auch geistige Gefühle. Geistige Gefühle, wenn man von fünf Gefühlen spricht, dann wird Somanasa. Guter Geist. Was im Sinne von guter Geist, indem er gute Objekt, angenehme Objekt wahrnimmt. Dann, obwohl streng gesagt, diese Praxis dann ist am besten, das heißt nicht, dass man sie nicht üben soll, ist am besten, am tiefsten, wenn man in Versenkung übt. Aber was ist Ziel von Vedana Anupassana? Ziel von Vedana Anupassana ist, zu verstehen, was positive Geist ist und was negative Geist ist. Und was ist positive Geist? Positive Geist ist eben der Geist, der, wenn er angenehmes Gefühl hat, er klammert nicht daran, er lässt los. Das ist heilsamer Geist. Ein unheilsamer Geist ist, wenn er ein angenehmes Objekt, von Empfang von dem Objekt angenehm ist, er lässt positives Geist lässt los. Unheilsamer Geist klammert sich. Vedana Anupassana ist dafür. Und diese Übung ist dann, damit man von diesem angenehmen Empfang von dem, mit dem Objekt so ernichtet wird, dass er dann nur dieses angenehme Objekt mit heilsamem Geist erfährt, dass er nicht sich klammert, loslässt. Dieses angenehme Gefühl ist große Yaksha auch, der uns täuscht, und indem wir getäuscht sind, wir sehen nicht Dhamma. Und dann, wenn wir Dhamma verlieren, dann verlieren wir die Meditation. Und in Satipatthana Sutta, in Kayagata Sati Sutta und so weiter wird dieses Verständnis erweitert auch auf andere Gefühle. Hier handelt es sich nur um angenehmes Gefühl. In Satipatthana Sutta wird direkt gesagt, diese Einatmen und Ausatmen ist ein von den Gefühlen. Von der Körper, Korpus von Gefühlen, von Komplex von Gefühlen. Was für ein angenehmes Gefühl, in dem, wenn man sich an Einatmen und Ausatmen konzentriert, wenn Konzentration vorhanden ist, und das haben wir geübt in den früheren vier Übungen, dann es kann nur angenehmes Gefühl entstehen, kann kein unangenehmes Gefühl entstehen. Aber in Satipatthana Sutta wird dieses Verständnis erweitert an alle Gefühle. Heilsames, wenn man unangenehmes Gefühl hat. Heilsames, unangenehmes Gefühl ist das Gefühl, wenn man ein unangenehmes Gefühl hat, ist das Gefühl, in dem man nicht ablehnt. Und unheilsames, unangenehmes Gefühl ist das Empfang von dem unangenehmen Objekt, in dem man Resistenz empfindet, Hass empfindet, Übelwollen empfindet. Das ist dann unheilsame unangenehmes Gefühl. Und diese Vedana Anupassana, Meditation über Gefühle, ist nur dafür, dass man sehr, sehr klar unterscheidet, was heilsames Gefühl ist und was unheilsames Gefühl ist. Nur indem man das sehr, sehr klar unterscheiden kann, wird man auch imstande sein, klar zu verstehen, was heilsamer Geist ist und was unheilsamer Geist ist. Und das ist dann unsere nächste Übung. Bei den Jhanas kann man am besten dann weiterarbeiten mit dem Geist, geistgerichteten Vipassana-Arbeit, wenn man von Upekka ausgeht. Jetzt gehen wir hier ja, geht es so dran, nur bis zur zweiten. Das ist so ihre ihre nur Eindruck, aber so ist es nicht. Upekka ist immer vorhanden. Ja, ja, aber in verschiedenen Stufen, aber ich dachte eben, dass ohne UPK ist gar keine Einsicht kann ja da sein. Indem sie mit UPK diese Verzickung von Jhana über das Meditieren, dann sind sie ernüchtert von dieser Verzickung. Lassen sie sich nicht in Irre führen. In jeder Jhana ist Gleichmut vorhanden. Es gibt kein Jhana ohne Gleichmut. Also wir haben noch gesagt, es gibt dann in drei Gefühlen heilsame unangenehmes Gefühl. Und was ist heilsame neutrales Gefühl? Nicht angenehm und nicht unangenehm. Wenn es nicht mit Ignoranz, mit Avidya verbunden ist, Unwissen, das ist heilsame. Wenn es mit Unwissen verbunden ist, wenn Objekt nicht klar ist, was macht der Meditierende? Das ist Unwissen. Müdigkeit. Langeweile. Müdigkeit ist nichts anderes als Ausdruck von Nichtwissen. Indem der Meditierende Einsicht hat, dann wenn er mehr Fortschritt macht in Meditation, dann wird er nicht mehr von neutralem Gefühl getäuscht und hat keine Tendenz zu schlafen, er bleibt wach. Wenn Sie das schaffen, dann haben Sie viel in Meditation geschafft. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei die geistige Gestaltung erleben. Hm? Geistige Gestaltung ist nichts anderes als Vedana. Hm? Und Wahrnehmung doch dazu. Hm? Aber hier sind wir haben mit Vedana zu tun. Und wie wird es ausgeführt? Hm? Indem der Meditierende, wenn der Jhana hat, dann er bewegt sich von einer Jhana zu andere. Hm? Und dann sieht er, wie durch Bedingungen sich Empfang von Objekt ändert, wird anderes in verschiedenen verschiedenen Wahrnehmungen. Dann, wenn er schnell geht von Wahrnehmung in Sinnenwelt zu Wahrnehmung in erste, zweite, dritte, vierte Jhana, macht sehr, sehr schnell, dann sieht er, dass alle diese geistige Gestaltungen nichts ein Objekt von Anhaftung, von Anklammern sein dürfen. Und dass diese Anklammern genau ist das, was Hauptinhalt von Dukkha ist. Aber das heißt nicht, dass man unbedingt nur Jhana das üben kann. Sie immer üben das, indem sie wissen, dass wenn Kontakt da ist, geschieht Empfang. Wenn Empfang da ist, wenn Objekt sich ändert, Empfang sich ändert, wenn Geist sich ändert, Empfang sich ändert, dann sind sie auch dabei. Aber detaillierte Studium wird nur möglich, indem Sie bewusst die Ebene von Wahrnehmung ändern. Kann man sich diese geistigen Gestaltungen irgendwie vorstellen? Geistige Gestaltung ist nichts anderes als Gefühl, so wie körperliche Gestaltung ist Atem. Hm? Geistige Gestaltung, weil der Geist, Hauptgestaltung von Geist ist Vedana, Gefühl und Wahrnehmung. Das ist das, was Inhalt von dem Geist entscheidet. Die anderen sind auch dabei, aber die sind nicht der Haupt. Deswegen, weil es so entscheidend ist, im Geist ist es als separate Kanda, separate Aggregat von Existenz. Aber es ist auch nur Sankara, nichts anderes, aber Hauptsankara. Deswegen wird es getrennt genannt. Ist das klar? Also er übt sich so, ich werde einatmen und dabei die geistige Gestaltung beruhigen. Er übt sich, ich werde ausatmen und dabei die geistige Gestaltung beruhigen, indem er diese verschiedene Ebene von Wahrnehmung sehr schnell geht von einem zu anderen. Dann bewusst beruhigt er den Geist und Wahrnehmung, indem er jetzt dann von sinnlichen Welt zu erster Jhana mit dem Ziel von Beruhigung, dann zu zweiter, dritter, vierter, und so weiter. Jetzt macht er bewusst. Also nachdem man sich so lange angestrengt hat, Jhanas zu bekommen, soll man sich dann ganz schnell wieder verlassen. Natürlich, das ist ein sehr wichtiges Training. So glauben wir Buddhisten, dass wir können viel tiefer in die Jhanas eingehen, indem wir ernüchtert von den Jhanas sind. Das ist sehr wichtig. Deswegen übt man Jhana nicht an solchen Objekten, so wie die anderen, sondern an ganz konkreten Objekten, die man nicht mit der absoluten, mit der höchsten Wahrheit identifizieren kann. In anderen Systemen übt man mit Objekten, die man mit höchster Wahrheit identifizieren kann. So zum Beispiel im Yoga mit Prana und so weiter, über Ishvara und in der Schöpfer, Gott Schöpfer und so weiter. Aber im Buddhismus kann man nicht wechseln, das mit höchster Wahrheit, in dem sind diese Objekte ganz klar als Konzepte oder als die Realitäten, die so wie jetzt vier Elemente, die entstehen und vergehen. Keine Möglichkeit für Wechsel. Verwechseln. Na prima. Ja, mit der Zeit sind wir ein bisschen knapp. Ich werde dann zusammenfassen. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei den Geist erleben. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei den Geist erleben. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei den Geist erfreuen. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei den Geist erfreuen. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei den Geist konzentrieren. Er übt sich so, ich werde einatmen, konzentrieren. Er übt sich, ich werde einatmen und dabei den Geist befreien. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei den Geist befreien. Diese Übung am besten können wir verstehen, wenn wir das zusammenfassen mit Analyse von 16 verschiedenen Sorten von Geist, wie es in Satipatthana Sutta ist. Geist mit Raga oder ohne Raga, Geist mit Anhaftung oder ohne Anhaftung, Geist mit Zorn oder Hass oder ohne Hass, Geist mit Verblendung oder ohne Verblendung, Geist, das mit Aufgeregtheit oder mit Müdigkeit, der feinere Geist und grobere Geist und so weiter. Man soll das verbinden. Wieder Hauptschlüssel, Kommentar nach Hauptschlüssel für diese Übung ist, dass man diese Übung wird wirklich in die Tiefe gehen können, indem man es mit Jhanas zusammen macht. Und wir haben hier auch Samatha-Seite und Vipassana-Seite. So zum Beispiel, ich werde einatmen und dabei den Geist befreien. Im Sinne von Samatha sind es, wie befreien. Im ersten Jhana befreit man von den Hindernissen. Im zweiten Jhana befreit von Vitaka-Vichara. Im dritten Jhana befreit von Verzickung, oder wie heißen sie das? Und im vierten Jhana befreit von Sukha, von Glückseligkeit. Und im Sinne von Vipassana, wie befreien, wenn man über Vergänglichkeit von den Geistern beobachtet, wird man befreit von Sanya, von Nicca Sanya, wie sagt man? Von Wahrnehmung der Vergänglichkeit. Von Sanya, Wahrnehmung von Nichtvergänglichkeit. Wenn man über Dukkha meditiert, wird man befreit von Wahrnehmung von Sukha. Wenn man über Ichlosigkeit meditiert, wird man befreit von Wahrnehmung von Ich. Wenn man über Nibbida Entzückung, Ernichterung meditiert, wird man befreit von Nandi, von sich freuen. Wenn man über Viraga meditiert, wird man befreit von Raga. Wenn man, wie sagt man Viraga? Über Leidenschaftslosigkeit wird man von Leidenschaft befreit. Wenn man über Nirodha meditiert, wird man von Samudaya befreit, von Entstehung. Wenn man über Nirodha meditiert, aufhören. Meditiert wird man von Samudaya, wenn man über Patinisaga loslassen meditiert, wird man von Adana befreit, anklammern. Das sind die sieben Vipassanas, die dann, wenn erweitert werden, 18 Vipassanas. Jetzt sprechen wir nicht darüber. Sie können in Visuddhimagga nachschlagen. Und kommen wir Geist wieder. Was ist Schlüssel zu dieser Citta Anupassana von Meditation über Geist? Man muss genau verstehen, Kontakt ist da. Wenn Kontakt da ist, entsteht Geist. Wenn kein Kontakt da ist, kein Geist. Wenn Kontakt da ist, entsteht Nama Rupa. Geist ist das, was nach Nama Rupa läuft. Also Kontakt. Weil Nama Rupa, Erfahrung von Nama Rupa ist nur möglich dadurch, dass Kontakt da ist. Nama Rupa ist alles. Geist also entsteht auch nur durch Kontakt. Ohne Kontakt kein Geist. Aber Vedana ist gehört schon zu Geist. Vedana gehört schon zu Geist. Vedana ist immer dabei. Ja. Es kann kein Geist existieren ohne Vedana, ohne Sanya, ohne Manasikara. Die sind immer dabei. Ohne Faso. In Abhidhamma spricht man immer Faso Panchaka. Das sind die fünf Khandas. Faso ist da, Kontakt ist da, dann kommt Vedana, kommt Sanya. Vedana, Sanya, kommt Sankara und kommt Vijnana. Ich werde einatmen und arbeiten. Und jetzt kommen wir, weil wir sind schon am Ende, das Wichtigste, wir kommen zu, wenn diese Meditationen dann klar sind, Schlüssel, wir haben gesagt, ist Kontakt in letzte Dhamma Anupassana ist nichts anderes als Verständnis von dem Kontakt selbst. Wenn wir das Kontakt verstanden haben, wir haben alles verstanden. Und wenn wir alles verstanden haben, wir können uns befreien. Er übt sich so. Ich werde einatmen und dabei die Vergänglichkeit betrachten. Was für Vergänglichkeit? In dem Kontakt mit dem Atmen geschehen die fünf Aggregate von Existenz, die Faso Panchaka. Dann ist nichts anderes als die Vergänglichkeit von diesen fünf Aggregaten von Existenz, die in dem Kontakt von Einatmen und Ausatmen zu Ausdruck kommen. Wenn kein Kontakt da ist, keine Existenz. Dann, wir haben schon gesagt, dass wir kennen nur die höchste Wahrheit erleben, indem wir alles verstanden haben. Alles ist nichts anderes als die fünf Aggregate von Existenz, die in Kontakt mit dem Atmen Einatmen und Ausatmen entstehen, ist nichts anderes als die 12 Sphären von Wahrnehmung, die in Kontakt mit dem Atmen in der Tat mit Kontakt mit dem Atmen ist mentale Kontakt, also nur Dhamma Ayatana entsteht, aber in dem Sinne, dass sie diese Meditation erweitern und die Körperlichkeit analysiert haben, die Kalapas analysiert haben, dann in den Kalapas sind dann alle Objekte der Wahrnehmung eingeschlossen. Kalapas sind die Molekülen von Wahrnehmung. Aber lassen wir das. Das ist dann Viraga Anupassi. Ich werde einatmen und dabei die Lossagung. Viraga hat er übersetzt als Lossagung. Das ist ein bisschen, ist okay. Na prima. Man Lossagung, zwei Sorten von Lossagung. Lossagung. Kaya-Lossagungen, Achanta-Lossagungen. Kaya heißt sich ernüchtern über das, was entsteht und vergeht in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Das ist Kaya-Lossagung. Und Achanta-Lossagung heißt, dass der Geist, indem er sich von allen weltlichen Objekten er hat losgelassen, dann er wendet sich zu höchste Loslassen, und höchste Loslassen ist nichts anderes als Nirvana. Indem man verstanden hat und durch den Prozess gegangen ist von Loslassen an den weltlichen Objekten, versteht man die höchste Loslassung. Und das ist nichts anderes als Nirvana. Wenn Sie dabei sind, alle automatisch loslassen ist da. Dann, wie ist das Gefühl? Okay. Dann aufhören, Nirodha. Nirodha ist genauso wie Viraga, ist zwei Sorten. Nirodha, man bringt zu Nirodha das, was entsteht und vergeht in jedem Moment von Wahrnehmung, damit man erlebt die höchste Nirodha, und das ist nichts anderes als die höchste Nirodha, Nirvana, Nirodha von alle Verblendung, Anhaftung und Hass. Und Patinisaga, wie hat er übersetzt? Er übt sich so, ich werde einatmen und das Loslassen. Was ist Unterschied zwischen Lossagung und Loslassen? Dieser Kopf kann das nicht gut bearbeiten. Das ist so schwierig. Lossagung ist aktiver. Lossagung ist ein Entschluss. Aha. Na prima, insofern Sie verstehen, dann alles okay. Wenn Sie nicht verstehen, nicht so gut übersetzt. Dann, Viraga eigentlich heißt hier nicht Raga. Und Raga heißt nichts anderes als Leidenschaft. Naja, nicht so leicht zu übersetzen. Und dabei die Leidenschaft, loslassen, Leidenschaftlosigkeit betrachten. Das ist besser vielleicht. Also erst Leidenschaftlosigkeit, dann kommt Nirodha aufhören, das ist theologische. Und am Ende dann kommt Patinisaga. Patinisaga heißt loslassen, das ist okay, sehr gut, Patinisaga. Dann Patinisaga. Patinisaga, dann gibt es zwei Sorten von Loslassen. Loslassen, das in Abstoßen besteht, kann man sagen. Und Loslassen im Sinne von Pakandana. Pakandana heißt springen hinein. Vorwärts, vorwärts gehen. Vorwärts gehen wohin? In diese erste Loslassen, in Nirvana, wo es nichts zu anzuklammern gibt. Diese zwei Sorten von Loslassen muss man gut verstehen. Dann versteht man das Gefühl, so wie in der Schweiz, in Visuddhimagga, sehr gutes Beispiel. Wir haben, die Zeit ist schon vorbei, aber wir verlängern ein klein bisschen, nicht zu viel. Stellen Sie sich vor, dass Sie sind, so erklären wir, im Mittelalter, Sie haben keinen Kompass gehabt. Die Matrosen haben keinen Kompass gehabt, das haben die Chinesen erst in, ich glaube, im 11. Jahrhundert in Sung-Dynastie erfunden, dann hat sich überall verbreitet, aber früher kein Kompass. Dann, was haben die Matrosen gemacht? Sie haben sich nach den Sternen gerichtet, aber im Tag gibt es keine Sterne. Und wenn es dunkel ist, Wolken, keine Sterne, dann was? Wie können Sie die Richtung herausstellen? Dann haben Sie immer Samudagaka, haben Sie immer ein paar Krähen, die besonders trainiert wurden, Sie haben mitgeschleppt, haben Sie gefuttert, und wenn Sie die Richtung verloren haben, dann haben Sie sie losgelassen. Sie in Käfigen gehalten, dann losgelassen. Dann, was macht der Gute, der hat lange Zeit im Käfig gesessen, diese Krähe, dann fängt an, er ist sehr glücklich, er kann fliegen, er fängt an und fliegt da in der Nähe von dem Boot. Und fliegt. Und wenn er kein Land sieht, dann kommt er, weil er Hunger hat, er fliegt, kommt er wieder zurück. Dann, wenn Sie immer noch nicht schlau sind über die Richtung, wieder lassen Sie neue, frische Krähe, die gut gefuttert ist, und dann kreist er um das Boot. Wenn er nichts gefunden hat, dann wieder kommt er zurück. Dann noch frische Krähen da, die kommen und die wieder. Na, plötzlich sehen sie das Land, Festland, dann in diese Richtung gehen sie. Dann, die Matrosen wissen, diese Richtung gibt es Festland. Und genauso der Meditierende, wenn er, er loslässt diesen Vipassana-Geist, schiebt ihn wieder in Vergänglichkeit. Wenn er müde ist, ein bisschen ruhigt sich in Samatha und wieder los. Diese, dann, wenn er nichts sieht, kommt er wieder zu wenn er nichts sieht, wieder kommt er zurück. Dann nochmal, und dann plötzlich sieht er, da ist die andere Seite von Vergänglichkeit. Und dann, was geschieht? Dann geschieht Magafala. Und er wird nie, wenn er weiterkommen möchte, dann wieder bis zweite, dritte, vierte. Und dann hat er, braucht er nicht mehr so in diese Dukkha von Vergänglichkeit seinen Geist hineinzuwerfen. Hm? Na, aber am besten machen Sie selbst und werden Sie alle klar, was da gemeint ist. Und wir kommen zu Ende. Rahula, so wird die Achtsamkeit auf den Atmen entfaltet und geübt, so dass sie von großer Frucht krak, krak, krak und großen Nutzen ist. Dann, was ist große Frucht, große Nutzen? Dann, indem man über diese Leiden von Vergänglichkeit richtig meditiert hat, dann entdeckt man und vereinigt sich man mit der anderen Seite von Vergänglichkeit. Das ist die Theravada-Methode. Wenn die Achtsamkeit auf den Atmen auf diese Weise entfaltet und geübt wird, sind sogar die letzten Atemzüge bei ihrem Erlöschen bewusst, nicht unbewusst. Dann wie schön. Warum? Weil wir in dieser Welt geboren sind, indem wir den letzten Objekt von Wahrnehmung nicht richtig erkannt haben. So geht Samsara weiter. Indem man den Objekt, letzten Objekt von Wahrnehmung nicht dann richtig erkannt hat und lässt sich nicht von ihm täuschen, man versteht, was das ist, was diese Samsara ist, hat keine Illusionen über Samsara, dann hört es auf. Wenn nicht, indem er konzentrierter Geist hat und Tugenden übt, dann kann er nur ein guter Zustand von Bewusstsein, von Existenz erwarten. Dann, wenn er nicht das Höchste geschafft hat, dann sitzt er in Glückseligkeit auf der anderen Seite. Dann mögen Sie alle auch so diese zwei, entweder ein oder zweiter Zustand erleben. Und wir machen Schluss hier, damit wir nicht wieder mit neuen Themen anfangen. Und Dhamma ist endlos. Man muss immer irgendwo Schluss machen. Okay, dann kleine Pause. Sadhu, sadhu, sadhu.